Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Sie hören jeden Text einmal. Nummer 4. Hier ist Ihre Autowerkstatt. Herr Simon, Ihr Wagen ist repariert. Sie können ihn heute Abend bis 18 Uhr abholen.